Stuttgart. Sein ganzes Leben, er weiß alles und das immer ganz genau. Job kann er niemals nachgeben, das Zuhause seines Sklave sei doch Frau. Er ist ein sturer Bürokrat, von den kleinen Mann der Straße ist er stark. Er ist kein Kavalier, so geistig zu nicht mager. Kein menschlich ist er ein Versager. Wenn einer fehlt, er merkt sofort, er ist scheinheilig schon wieder. Und nun ist sein Lieblingswort, er ist ein sturer Bürokrat. Für den kleinen Mann der Straße ist er stark. Er ist kein Karriere, so geistig sind die Schwager. Die kennt er nicht. Pass auf, wenn du dich auf die Straße wagst, dass er dich nicht auf der